Deutschlandfunk Kultur Interview. Dass wir heute am Montag schon auf das Wochenende schauen, hat einen guten Grund. Am Samstag nämlich hat im Berliner Ensemble Galileo Galilei Premiere, frei nach Bertolt Brecht. Die Geschichte des Mathematikers Galileo, der beweisen kann, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, der diese Aussage aber gegenüber der kirchlichen Inquisition widerrufen muss. Darüber sprachen wir gestern bereits mit dem Regisseur selbst, mit Frank Castorf, der bekanntermaßen eher selten Interviews gibt. Ich habe Castorf zunächst nach dem bekanntesten Zitat aus diesem Stück gefragt: Wer die Wahrheit nicht weiß, ist bloß ein Dummkopf, aber wer sie weiß und eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Wie aktuell ist diese Aussage noch heute, Herr Castorf? Aktualität ist für mich nicht wirklich interessant. Es ist schon interessant zu sehen, was in der Geschichte passierte, um möglicherweise Analogien zu finden. Und aktuell ist die Wahrheit manchmal zu sagen, das scheint auch im Fall des historischen Galileis kompliziert zu sein. Ja, man kann nicht immer alles sagen. Es ist auch nicht klug, immer alles zu sagen. Aber bei ihm ist etwas interessant, also in Bezug auf diesen Satz in der, ich glaube, 14. Szene ist es, der Heiner Müller in seinem Auftrag hat fast was Ähnliches in der Diskussion zwischen dem Sklaven, dem schwarzen Las Portas, und dem Sohn der Sklavenhändler, dem ehemaligen Revolutionär de Busson. Und das Ähnliche spielt sich zwischen Andrea, dem Schüler, und Galilei ab. Er hält es für eine Prüfung, diese Lügen, dieses Widerrufen, für eine geschichtliche Klugheit. Und Galilei und Brecht machen etwas sehr Interessantes. Sie sagen, nein, das ist es nicht, das ist meine Meinung. Auch de Busson sagt zu Las Portas, ich kehre zurück in den Schoß der Familie. Und Galilei ist jemand, und dieser Trick, den er in diesem ja fast aristotelischen Stück von Brecht, über das der Brecht nie zufrieden war, weil er seine Mittel des epischen Theaters, der Kritik des demonstrativen Planetarismus im Prinzip, also andere Gedanken einfließen zu lassen, nicht gemacht hat, weil es sich um diese historische Figur Galilei handelt und damit auch über eine Identifizierung. Aber am Schluss hat er Angst, was oft im aristotelischen Theater ist, dass der Zuschauer sich identifiziert mit dem, auch mit den Fehlern, mit den Schwächen oder mit den Verbrechen. Und dann macht er den guten dramaturgischen Trick, macht diese Selbstkritik, wo er sagt, ja, ich bin ein Verräter, ich bin in der Gosse, und die Sprachwahl ist fast wie das große Vorbild von Brecht, Rimbaud. Es ist mit einer satten, sehr paradoxalen, eine Sprache, die uns auch an den Surrealisten Antoine Artaud erinnert, sagt mit einmal, ich bin ein Verbrecher. Nun ging es Brecht ja, wie so oft auch hier bei Galilei, um Kapitalismuskritik. Also Wissen war für die Obrigkeit nur dann interessant, wenn sich daraus Profit schlagen ließ. Naja, also es war der Weg in die finstere Nacht. Nicht geschrieben 1938, da wissen wir, ist das Münchner Abkommen. Ein Jahr später fängt der Zweite Weltkrieg an. Dann fängt die Zeit an, im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg, der Kalte Krieg. Und es gibt die Zeit der Atombombe. Und natürlich ist es vor allen Dingen etwas, wo man durchaus überlegen kann, ob jedes Mittel, was man erfindet, jede Erfahrung, jede Theorie in die Praxis umgesetzt werden muss. Also auch die Vernichtung von Hiroshima und Nagasaki. Und es war die Verantwortung des Wissenschaftlers, und da hat der Brecht eine dezidierte Meinung, dass da bestenfalls auch bei Einstein, bei Oppenheimer etwas anfängt, wo auch die Verantwortung für die Zukunft dieser Zeit, der Veränderung in dieser Zeit nach diesem dunklen Faschismus, sehr, sehr schmerzvoll ist. Und eigentlich geht es mehr darum, in den 50er Jahren, und wir wissen ja, wie oft wir da in der Nähe eines Atomkrieges auch in Europa waren, davor zu warnen. Das war ihm wichtig, mittels Theater davor zu warnen. Davon sind wir jetzt, glaube ich, bei den vielen kleinen Weltordnungskriegen entfernt. Aber es ist vielleicht etwas, was mich interessiert hat. Auf der einen Seite gibt es diese große Reise im 16. Jahrhundert, in das, wo man diese Klarheit erkennt, dass die Erde eben nicht im Zentrum, der Mensch nicht das Maß der Dinge ist. Und auf der anderen Seite marschiert fast zeitgleich die Pest über Florenz nach Rom. Also der Mensch ist geworfen in etwas, wo er überhaupt keine Mittel, medizinischen Mittel dagegen hat. Und für mich war es ganz interessant, die Reise nach innen. Und deshalb benutze ich ja auch Ende des Gottesgerichtes und das Theater von Pest, also Überlegungen über den Zustand der Welt, auch des Menschen und der Kunst in der Zeit des 20. Jahrhunderts von Antoine Artaud. Ja? Also Stoffe, die fast bipolar, die sich völlig entgegen, fast Antimonien darstellen. Aber die mich sehr interessieren. Also es ist so viel im Zusammenhang und das interessiert mich auch bei dem Brecht, ja. Wie ist denn der Untertitel Ihres Galilei zu verstehen, das Theater und die Pest? Naja, das Theater und die Pest, der Heiner Müller sagt über den Antoine Artaud, das Verdienst von Artaud ist, dass es der Literatur die Polizei und dem Theater die Medizin entrissen hat. Also, dass man sich zu etwas, was eine totale Krise und Infragestellung des menschlichen Lebens angeht, das ist eigentlich die Pest, ja. Und er sagt, es ist ein befreiender Akt, es ist eine schwarze Sonne von einer ungeheuren Strahlkraft, wo etwas wie ein kollektiver gesellschaftlicher Abszess entfernt wird, entweder durch den Tod oder durch die Heilung. Ich glaube, es geht nicht so sehr die Illustrierung eigentlich von richtigem Denken oder von jetzt, was ist korrekt zum Beispiel, sondern das Theater, solange es gibt, 2500 Jahre, sich immer für die Extremfälle, zum Beispiel, wenn Sie an Ödipus, an die Sicht in die Zukunft, das Kassandra-Hafte, auch Ödipus versucht, etwas zu erfahren, was ihn durch seine eigene Lebenspraxis widerlegen wird. Solche Sachen sind für mich sehr interessant. Deshalb das Theater und die Pest eigentlich als ein Auftrag, auch wieder den besonderen Schauspieler, deshalb ist ja in der Hauptrolle auch jemand, der sehr viel Leben erfahren hat, Jürgen Holz, ja, der den Galilei spielt. 86 Jahre jung. 86 Jahre jung ist wichtig zu betonen, mit einer ungeheuren Vitalität, einer Intelligenz, einer Reflexion und sich zu offenbaren, eben auch wie in der Pest, in so einem Ausnahmezustand als Schauspieler im Spiel mit anderen, dass etwas Neues entsteht. Und mich interessieren eben die Ausnahmezustände in dem theatralischen Abbild und nicht die Illustration, ich sag mal, journalistischer Normalität. Brecht Nachfahren sind ja nicht immer einverstanden mit dem, was sie mit ihren Texten machen. Es gab dieses Aufführungsverbot von Baal in München. Da haben die Erben eine Urheberrechtsverletzung vermutet. Wie haben Sie denn diesmal mit den Erben verhandelt? Denn Sie gehen ja wieder relativ frei um mit dem Text. Wissen Sie, ich verhandle nicht. Das ist ja die Sache der Institution, der Theater, bei denen ich beschäftigt bin. Und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit der verstorbenen Brecht-Tochter. Ich habe auch sehr viel, ich habe die Maßnahme in Berlin gemacht an der Volksbühne. Vielleicht hat man sich eine ältere Dame darüber geärgert, dass man mit ihr so lax umgeht und meint, über einen Verlag kann man das alles so regeln mit linker Hand. Und da hat sie gesagt, nicht mit mir, meine Damen und Herren von diesem Theater. Und es war weniger, glaube ich, dass ihr die Arbeit nicht gefallen hätte. Sie haben nun den Brecht vor sich, aber wenn Sie mal weiter nach vorne denken, gäbe es einen lebenden zeitgenössischen Autor, dessen Texte Sie gern mal inszenieren würden? Nein, ich bin ja da ein Ewiggestriger. Mich interessiert das, was ich so lesen kann und auch die Beschäftigung auch mit der Geschichte. Das ist eben, wo der Brecht auch sagt, manchmal ist es, wenn man dieses Verändernde, das operative Theater haben möchte, ist es vielleicht interessant, da kann man auch sagen, ist das feige, einen Schritt zurückzumachen und das Ganze zu verlegen. Im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Nein, ich glaube, das Gleichnishafte, das Miträtseln, ja, das Deskriptieren, das ist ganz wichtig. Also ich bin, was Informationen angeht, eben in der DDR gestählt und geschult. Was in einer Zeitung zum Beispiel, in den Medien gesagt wird, bin ich prinzipiell misstrauisch und bemühe mein eigenes Nachdenken. Und das macht viel Spaß, ist in der Kunst genauso. Also was da ganz klar vor sich herkommt, als die allgemeine Meinung, das mag ganz wichtig sein in der Politik, auch in der vierten Säule unserer Demokratie. Nö, also da müssen Sie sich wahrscheinlich mit anderen kompetent unterhalten, damit der falsche Partner. Frank Castorf, danke für das Gespräch. Bitte. Seine Inszenierung von Galileo Galilei, das Theater und die Pest, hat Premiere nächsten Samstag am Berliner Ensemble.